Hallo, guten Abend. Good evening. Die Mary hat mir im August im Rahmen des KidsCare Networks ein Mail weitergeschickt. Es wurde jemand gesucht, der an fünf Tagen die Kinder der Familie, drei Kinder abholt. In August, I sent Lisa an email about a need that somebody had to take care of their three children for 5 days. Und ich habe einmal kurz überlegt, ob ich das von meiner Arbeitszeit her überhaupt schaffen kann, aber ich habe mir gedacht, wenn es der Herr mir aufs Herz legt zu helfen, dann wird er mir helfen, das zu Wege zu bringen. And I considered about my work schedule and then I thought, well, if the Lord wants me to help them, then there will be a way. Eine Woche später habe ich dann die Kinder abgeholt und es ist von Anfang an irrsinnig super gelaufen. A week later I picked up the kids from school and it just worked out so fine from the very beginning. Wir haben irrsinnig schöne Zeit im Park verbracht. Ich bin mit ihnen nach dem Kindergarten in den Park gegangen. I took them after kindergarten to the park. We had a great time together. Dann habe ich sie nach Hause gebracht und betreut, bis die Pam nach Hause gekommen ist. And then I took them home and took care of them until the mom came home. Und es war schon irrsinnig schön zu sehen, als am ersten Tag, wie die Pam dann ziemlich erledigt von der Arbeit nach Hause gekommen ist. And I saw that when Pam, the mom, came home from work, pretty exhausted. Sie war total erleichtert, weil sie gesehen hat, den Kindern geht's gut, sie fühlen sich wohl und sie haben eine irrsinnige schöne Zeit gehabt, auch mit meinem Sohn, weil er war am ersten Tag mit. And she just was so relieved because she saw that the kids were doing fine, they were being taken care of and also my son, who was with me, got to know the kids. Es war dann irrsinnig berührend, nach den 5 Tagen, die mir dann selber viel, viel zu schnell vergangen sind. And it was really, really touching for me, after the 5 days that went by way too fast. Da hat der Justin mich versucht zu überzeugen, dass ich ihn eigentlich am nächsten Tag auch noch abholen sollte. One of the children, Justin, tried to convince me to come tomorrow and pick them up also. Er hat dann gesagt, du hast eigentlich versprochen, das Buch Der kleine Prinz vorzulesen, das ich ihnen erzählt hatte. And he said, you actually promised to read us the book The Little Prince. Und die kleine Rachel hat dann immer gesagt, kommst du wieder? Kommst du wieder? Kommst du wieder? And Rachel asked me, will you come again? Will you come again? Und sie hat erst aufgehört damit, als sie dann gehört hat, wir sehen uns eh am Sonntag, zumindest jeden zweiten Sonntag im Morning Service. And then she stopped when she realized that she would see me every other Sunday in the morning service. Es hat dann der Clemens mich noch einmal angerufen am nächsten Tag und sich noch einmal bedankt, dass alles so super gelaufen ist. And Clemens, the father, called me the next day and thanked me so much for all my help and how well everything went. Und er hat dann gesagt, also er hofft ja, dass da mehr draus geworden ist, nämlich eine Freundschaft. And he said, I really hope that more will come out of this, namely a friendship. Und interessanterweise hatte ich fast dieselben Worte erwähnt, als ich Mary davon erzählt habe. And interestingly enough, I had the same words in my mouth as I explained this to Mary. Und ich finde es irrsinnig schön, was der Herr aus so einer einfachen Hilfeleistung gemacht hat, nämlich eine Freundschaft. And I think that it's so wonderful to see what God has done through a very simple way of helping someone, and that is creating a friendship. Danke. Thank you. That's cool, huh? I love that. That's einfach super. Ich mag das sehr. How many people were at the praise evening Friday night? Wie viele Leute waren am Freitagabend beim Lobpreisabend? It was so cool that I just loved it. Ich habe es einfach geliebt. Das war super. We had people from 10 churches there. Es waren Leute von 10 verschiedenen Gemeinden dort. And someone called me from one of the churches. Jemand hat mich angerufen von einer anderen Gemeinde. And he said, I just want to tell you that it was so awesome. Ich wollte einfach sagen, das war so super, Wahnsinn. He said, especially when your wife prayed for all the churches and had them come up on the stage. Insbesondere als deine Frau für all die Gemeinden gebetet hat und sie dann heraufgerufen hat auf die Bühne. Mary had a representative from each church come on the stage. Jede Gemeinde sollte einen Repräsentanten nach vorne schicken und dann sollte gebetet werden für sie. And then there was a lady from the Catholic Church. Und es war eine Dame da von der katholischen Gemeinde oder and Kirche. And we applauded and Mary prayed for the priests and the nuns and. Und wir haben ihn auch applaudiert und wir haben gebetet praktisch für die Priester, für die Nonnen. It was really cool. Und das war wirklich super. Let's just pray for a moment. Father, bless these words. Vater, Segne diese Worte. Ask. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to have Laura come up in a moment and she's going to share a testimony about fasting. Die Laura wird ein Zeugnis geben über das Fasten. Just want to finish this little series on the hurdles that we need to overcome. Ich möchte diese kleine Serie abschließen. Da ging es darum, die Hürden, die wir da haben, zu überwinden. In my opinion, to see an awakening come. Was sind die Hürden, von denen ich glaube, praktisch, die uns vielleicht daran hindern können, eine Erweckung zu sehen? Number one, a pharisaical heart. Das erste ist die Hürde des pharisäischen Herzens. Not just a proud heart, but a pharisaical heart. Nicht nur stolz, sondern wie ein Pharisäer. Number two, a greedy wallet. Nummer zwei, eine gierige Geldbörse. And number three, insatiable appetites. Und Nummer drei, unersättliche Gelüste oder Appetite. Appetites for things that we can just never satisfy and we go after them. Dinge, die also nie wirklich befriedigen können und doch rennen wir ihnen nach. And this first principle of embracing people. Das erste Prinzip, dass wir wirklich Menschen umarmen, sie ganz annehmen. I want to tell you a little secret here. Ich möchte ein kleines Geheimnis erzählen. For my first 2 years as a born again Christian. Die ersten beiden Jahre als wiedergeborener Christ. I was a born again Roman Catholic. War ich wiedergeboren und ich fühlte mich eben noch als römisch-katholisch. I went to the mass every Sunday. Ich bin jeden Sonntag in die Messe gegangen. And I was on the worship team. Und ich war auch in der Anbetung. We were the worship team. Wir beide, wir waren das Anbetungsteam. And it was in the evening, it was an evening mass. Es war immer eine Abendmesse. And Father Nicholas was leading the mass. Und der Vater Nicholas hat immer die Anbetung geleitet. And I was 18 years old. Den Gottesdienst. Ich war 18 Jahre Mary alt. Was 16. Die Mary war 16 damals. And he let us sing 7 songs during the mass. Und er hat uns 7 Lieder singen lassen während der Messe. While he was washing the cups, he would let us say something. Und während er da die Kelche wusch, ließ uns auch etwas sagen. And that mass grew to over 300 people. Und diese Messe ist angewachsen auf über 300 Leute. The whole center hall was full, the whole left wing was full, and there was only standing room in the back. Und in der Kirche war das mittlere Kirchenschiff war komplett voll, das Seitenschiff war voll und auch der hintere Bereich zum Stehen. I think I led more people to Christ in those first 2 years as a born again, spirit-filled Roman Catholic. Und ich glaube, ich habe mehr Menschen zum Herrn geführt als wiedergeborener, geistlich erfüllter Katholik. Than I did in the next 32. Als in den nächsten 32 Jahren. I witnessed to everybody. Ich habe allen mein Zeugnis gegeben. No exceptions. Every family ohne member, Ausnahme. Cousins and uncles and everybody. Ganze Familie, Cousinen, Onkel, friends and Freunde. Just every hitchhikers. Leute, die ich mitgenommen habe, per Anhalter. A walking spiritual tornado. I was just consuming. Ein wandelnder Tsunami. People wanted to beat me up at parties because I just wouldn't shut my mouth. Leute wollten mich verprügeln, weil ich meinen Mund nicht schließen konnte. And finally, after one of the masses, und schließlich nach einer der Gottesdienste, Father Nicholas said to us, kam der Vater Niklas zu mir. Can you explain what you mean by being born again? Kannst du erklären, was das bedeutet, wiedergeboren zu sein? And we sat with him for a half hour. Und wir haben uns hingesetzt für eine halbe Stunde mit ihm. We explained it from the scripture. Haben das erklärt von der Schrift. We're only 18, Mary 16. Wir waren erst 18. Die Mary noch 16 war. A few others of us. Es waren ein paar weitere, die gab es next bei uns. Sunday he got up in the mass. Am nächsten Sonntag, da stand er. And he went like this. Ging er an die Kanzel. Dearly beloved. Meine liebe Gemeinde. We must all be born again. Wir müssen alle wiedergeboren werden. He said it is a wonderful experience. Es ist eine wunderbare Erfahrung. And he went on and on. Und so erzählte er darüber. And we looked at each other. Wir schauten uns nur an. And our mouths dropped. Und die Kinnlade fiel runter. Oh my God. Mein Gott. Father Nicholas is born again. Vater Nicholas. And then he winked at us, you know. Er hat nur kurz uns zugewinselt. We have to embrace. We can't have a pharisaical heart. Wir müssen Menschen sein, die einfach in Liebe den anderen umarmen, nicht mit einem pharisäischen Herzen. You see the cross? Seht ihr das Kreuz? Jesus' hands were stretched out. Die Hände Jesu waren weit ausgestreckt. That represents something. Und das steht für etwas. It's a heart to embrace. Sein Herz, was einfach umarmt. And I was so blessed when this Catholic lady was up on the stage and people applauded. Und es hat mich so gesegnet, dann diese katholische Dame hier zu sehen, wie sie auf der Bühne kam und ihr applaudiert hat. If an awakening is going to come to this country. Wenn eine Erweckung hier durch dieses Land geht, it's going to sweep through all the churches, including the Catholic Church. Dann wird es durch alle Gemeinden gehen und das schließt die katholische Kirche ein. And we got to be an embracing people. Und wir müssen Menschen sein, die die anderen einfach ganz annehmen und umarmen. We may disagree on certain doctrines. Auch wenn es vielleicht Unterschiede geben mag in verschiedenen Lehren. Now I want Laura to come up and share a little bit about her experience with fasting. Ich möchte, dass die Laura ein bisschen erzählt über ihre Erlebnisse mit dem Fasten. She gave a great testimony this morning. Und sie hat ein großartiges Zeugnis. I come from Romania. Also ich komme aus Rumänien. So 2 years ago I was still in Romania. Also vor 3 Jahren, da war ich noch in Rumänien. And with my church we started praying and fasting a chain for 40 days. Und mit der Gemeinde haben wir eine Gebets- und Fastenkette begonnen, die ging über 40 Tage. Before Easter. 40 Tage vor Ostern. And each member of the church is supposed to choose a day in which they should fast and pray for the church weekly. Und jedes Mitglied wählte sich dann einen Tag aus, praktisch, wo sie dann für die Gemeinde fasten und beten würden. And God made a revival that Easter in our und church. Zu Ostern war wirklich eine Erweckung da. And I continue this to have this daily, weekly day of fasting and praying for the church. Und ich habe darin weitergemacht, praktisch einmal die Woche einfach für die Gemeinde zu beten und zu fasten. And 1 year ago, when I came to Austria. Und dann vor einem Jahr, als ich nach Österreich kam. I just got the emails from the youth group. Da bekam ich E-Mails von der Jugendgruppe dort. The youth group just grows and grows. The people are coming. Und die Jugendarbeit, die wächst und wächst und wächst und wächst einfach. I have to mention that our church is small. Und ich muss dazu erwähnen, dass einfach unsere Gemeinde doch sehr klein ist. 10 or 15 youngers. Und das youth, yeah. 10 bis 15 Jugendliche. And I was so filled with joy when I heard these emails. Und als ich diese E-Mail dann bekam, ich war so erfüllt von Freude. I just praise God for what he can do through a church. Und ich preise einfach Gott für das, was er durch eine Gemeinde tun kann. And ever since 3 weeks ago when Pastor Rob started to pray about preach about fasting. Und seit vor 3 Wochen, wo Pastor Rob eben begann, über Gebet und Fasten zu predigen. My God reminded me that he can do so many things through this church as well. Hat mein Gott mich einfach daran erinnert, dass er einfach auch so viele Dinge für diese Gemeinde hier tun kann. And I started to pray and fast for the church. Und so habe ich begonnen zu beten und zu fasten für die Gemeinde. And this is what God told me at one point. Und da gab es etwas, was Gott mir ganz speziell gesagt hat. God has so much in store for you, my bride. Ich, Gott, habe so viel für euch vorbereitet. Ihr seid meine Braut. More than the daily fights. Mehr als diese täglichen Kämpfe. More than the daily doubts. Mehr als diese täglichen Zweifel. More than the daily fears. Mehr als die täglichen Ängste. He wants to start a revival through you. Er möchte Erweckung beginnen durch euch. Through each of you. Durch jeden einzelnen von euch. His will and plans are far beyond your comprehension. Einfach seine Pläne für euch sind weit über euer Fassungsvermögen und Verständnis. And this is only the beginning. Und das ist nur der Anfang. And I started to pray for the leaders. Und ich habe begonnen dann für die Leiterschaft zu beten. For the pastor. Den Pastor speziell. And I think we as a church have to be united in this. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde darin einfach eine Einheit bilden müssen. And come together and pray and fast for the church. Und einfach zusammenkommen müssen, um zu beten und zu fasten für die Gemeinde. As a church and or I often ask myself. Als Gemeinde, aber auch persönlich frage ich mich oftmals. Why aren't prayers answered? Warum gibt es Gebete, die nicht beantwortet werden? We pray and nothing changes. Wir beten und wir beten und irgendwie ändert sich nichts. And this led me back to what Pastor Rob said 2 or 3 weeks ago. Und das hat mich zurückgeführt zu etwas, was Pastor Rob vor so 3 Wochen vielleicht gesagt hat. From Daniel 10. Etwas aus Daniel Kapitel 10. When Satan comes against all the blessings. Wenn Satan sich versucht, all den Segnungen entgegenzustellen. God already spoke and gave answers to Daniel's prayers. Gott hat ja bereits Antworten auf die Gebete Daniels gegeben. But Satan just came against them. Aber Satan hat sich dagegen gewandt. And I often judge God, why doesn't he answer my prayers? Und oftmals urteile ich so, Gott, warum beantwortest du meine Gebete nicht? We have to pray and fast for the church. Und wir müssen einmal für die Gemeinde beten und fasten. If we want a revival, it has to start in each of us. Wenn wir Erweckung wollen, dann muss es bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen von uns geschehen. And as I had this verse for the church as well, as I was praying. Und dann habe ich auch einen speziellen Vers im Gebet gehabt für die Gemeinde. Offer right sacrifices and trust in the Lord. Gebt ein rechtes Opfer und gebt dem Herrn Vertrauen. Maybe you fight with addictions. Vielleicht kämpft ihr mit irgendwelchen Süchten. Or maybe you cannot just understand your parents anymore. Oder vielleicht versteht ihr eure Eltern nicht richtig. And you can't trust God at His word. Oder vielleicht könnt ihr Gott nicht vertrauen in seinem Wort. But don't forget that it's a spiritual word that together we have to bear. Aber vergesst nicht, dass es ein geistiger Kampf ist, den wir gemeinsam einfach ertragen müssen oder tragen müssen. And as a short testimony. Und als ein kurzes Zeugnis noch. On Friday night it was the worship night. Am Freitagabend war eben die Anbetungsnacht. It was awesome. Und das war einfach super. After that, I came home with Cornelia and Anda. Und danach kam ich nach Hause mit Cornelia und mit Anda. We continued the worship at home. Und wir haben dann weiter angebetet zu Hause. The next day on Saturday we worshiped again. Und dann am Samstag waren wir wieder einfach in Anbetung. In the noon I met with my life group and we prayed for the church. Und dann gegen Mittag hatten wir Life Group und so beteten wir auch für die Gemeinde. And from 7 p.m. till 7 a.m. this morning. Und von 7 Uhr früh bis 7 p.m. 7 am Abend heute. 7 p.m. Saturday until 7 a.m. this morning. Oh, a.m., okay. Und schon von 7 Uhr Abend gestern bis heute 7 früh. Entschuldigung. We just prayed and fasted for the church. Haben wir gebetet und gefastet für die Gemeinde. And now I stand before you as a living sacrifice. Und ich stehe einfach jetzt vor euch als lebendiges Opfer. In 30 hours I only slept 2 hours. In 30 Stunden habe ich nur 2 Stunden geschlafen. And I feel so well. Aber es geht mir so gut. It begins with each of us. Es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. Do you love TEG? Lebt ihr die TEG? Me too. Ja, ich auch. Then let's do this together and support our pastor machen. And our leaders. Und unterstützen wir einfach unseren Pastor, unsere Leitung durch Gebet und Fasten. That's awesome, huh? Wow. How old are you, Laura? 20? That's so cool. Sie ist 20. Wow. We got to take this country. Wir müssen einfach das Land einnehmen. It's possible. Und das ist möglich. People watching on live streaming tonight. Leute schauen im Livestream zu. When I was at Michael W. Smith, I met the CEO of Cross TV. Als ich beim Konzert war von Michael W. Smith, habe ich den Leiter oder Direktor von Cross TV getroffen. He said, you know, I watch your program at time, from time to time. Und er sagte mir, ja, schau mal, ab und an mal schaue ich euer Programm, euer Livestream. He says, you're one of the very few churches who does live streaming. Ihr seid einer wenigen Gemeinden, die Livestreaming machen. He says, I like your program. Und ich mag euer Programm. And he said, and then he said this, we have to reach this country. Und er sagte, wir müssen dieses Land erreichen. There are thousands of people who could be watching your program. Thousands. Es könnten Tausende sein, die einfach den Livestream anschauen. We have everything at our fingertips. Es ist alles da. There's people from other churches here tonight. Es sind Leute aus anderen Gemeinden hier. When I was at Michael W. Smith, I thought, you know what, this concert is so much like our evening service. Als ich dort bei dem Konzert war von Michael W. Smith, habe ich gedacht, schau mal, das Konzert ist ganz so wie unser Abendgottesdienst. It's 2,000 people who are ready to march. Right? 2,000 Leute, die einfach bereit sind, einfach loszugehen. für den Herrn. We have to pray and fast. Wir müssen beten und fasten. We have to break through. Wir müssen einfach durchbrechen. There are many people who are already praying and fasting. Oh, es gibt viele Leute, die bereits im Gebet und Fasten sind. When you fast and pray, pray fast in a way that is not harmful to yourself. Wenn ihr betet und fastet, macht es in einer Weise, die für euch nicht schädlich ist. If you do a food fast and you don't feel well, then just eat a cracker. Wenn du irgendwie Essen fastest und es geht dir dann nicht so gut, ist ein so ein there's Cracker. There's no rule. Just eat a banana. Eat an orange. Just eat something. Und wenn and du ein Problem hast, dann isst einfach was. Es gibt jetzt keine Regeln oder irgendwie. It's not about what we don't eat. It's about who we're focused on. Es geht nicht darum, was wir vielleicht nicht essen, sondern es geht darauf, auf wen wir uns fokussieren. There's something about when you fast, your spiritual intensity is just magnified. Wenn du fastest, ist einfach deine geistliche Intensität einfach total erhöht und verstärkt. My wife and I have finished 5 weeks now of 3 days. Meine Frau und ich, wir haben jetzt 5 Wochen und 3 Tage. And I tell you, 5 weeks of 3 days. Oh, 5 Wochen zu je 3 Tagen. Yeah, 3 days a week for 5 weeks. And I tell you, the devil hates fasting. Und ich sage es euch, der Teufel hasst das Fasten. I have seen supernatural things happen. Ich habe einfach übernatürliche Dinge gesehen. He hates fasting. Er hasst das Fasten. He hates intensity toward Christ. Er hasst diese Intensität, die sich gegenüber Christus entwickelt. In Colossians chapter 3, set your affections on the things above. In Kolosser Kapitel 3 setzt eure Zuneigung einfach auf die Dinge, die oben sind. Where Christ is. Dort, wo der Christus ist. And what is above that we should focus on? Und was ist da oben, worauf wir uns konzentrieren sollen? Well, how did the Lord teach us to pray? Our Father. Und wie hat uns der gelehrt zu beten? Unser Vater. In heaven. Im Himmel. Holy is your name. Geheiligt ist dein Name. Your kingdom come. Dein Reich and komme. And your will be done. Dein Wille geschehe. God wants us to focus on Him and His will in our life. Gott möchte, dass wir uns auf ihn ausrichten und auf seinen Willen für unser Leben. I want you to look at a couple of verses with me, starting with Acts chapter 13. Beginnen wir mit Apostelgeschichte 13, ein paar Verse. A little bit about prayer and fasting. Da geht es ein bisschen um Gebet und Fasten. Is it worth it? Ist es das wert? Is it worth it to experiment, to work on this discipline? Ist es auch wirklich wert, dass wir daran arbeiten und praktisch diese Disziplin entwickeln? I do not naturally enjoy not eating. Also das ist nicht, dass ich so genießen würde, dass ich nicht esse. But I've learned a few things in this last 5 weeks. Aber in den letzten 5 Wochen habe ich ein paar Dinge gelernt. That the less I eat, actually the less I want to eat. Je weniger ich esse, umso weniger möchte ich essen. After the fast was over, I forgot to eat. Nachdem das Fasten vorbei war, habe ich vergessen zu essen. I could eat, I just forgot. It was like, oh, it's over. And oh, yes, it's vorbei. 14 hours ago. Oh. Vor 14 Stunden. You realize we're so somehow attached to this natural world. Wir sind so irgendwie da normalerweise so festgebunden an der natürlichen Welt. And we think it's like so normal, but it's not so normal. Alle Dinge erscheinen uns so normal, aber sie sind nicht so normal. Okay, Acts 13. Apostelgeschichte 13. And Vers 1. Among the prophets and the teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simeon, Lucius, Manon, and Saul. Unter den Propheten und Lehrern der Gemeinde in Antiochia von Syrien waren Barnabas, Simeon, Lucius, Manaan und Saulus. Barnabas and Saul became partners later. Und die wurden später Partner, Barnabas look, und Saulus. Look at the next verse, verse 2. Vers 2. One day, as these men were worshiping the Lord, eines Tages, als diese Männer den Herrn anbeteten, it's this word, they were worshiping the Lord. Da haben wir dieses Wort. And, sie beteten den Herrn an. And fasting. Und fasteten. And you know, every Wednesday we have a prayer meeting in the mother's room. Und jeden Mittwoch haben wir einen Gebetsabend im Mütterraum. And you know, Marcia comes and Dan Beckes. Die Marcia kommt, and der Dan Beckes. They pray so loud you can hear them on the street. Die beten so laut, du kannst sie draußen auf der Straße hören. I mean, when Marcia prays, the walls tremble. I mean, und wenn Marcia awesome. Betet, dann erzittern einfach die Mauern hier. And she says, I want to pray for the pasta. Ich möchte beten für den Pasta. And then she prays over me, man, my whole body's just like, wow. Und sie betet und praktisch like, alles bebt in mir. Do that again. Mach's oh man, mal. That felt good. Wow, she's war das screaming gut. And praying and sie betet einfach. And she asked us all, we're just eight of us who come. Wir sind so acht, die wieder kommen, and und sie hat maybe uns gebeten. One day the whole chapel will be filled, you know. Vielleicht wird einmal die ganze Gemeinde hier gefüllt sein zum Gebet. I don't care who comes, we don't care who comes. It's just, hey, whoever comes, comes. Der da ist, der kommt. You're welcome to come once and never come again. It doesn't matter. Bist auch willkommen, wenn du nur einmal kommst. But we fast on Wednesday for that meeting. Und wir fasten am Mittwoch für dieses Treffen. I mean, I asked myself, what would happen if people started fasting for this praise meeting on Friday night? Und was würde da passieren, wenn wir fasten würden für den Lobpreisabend? Like a whole slew of people fasting for it. Aber eine ganze Versammlung, sie fastet einfach. Wow, what would happen? Was würde geschehen? Look what it says. Schau mal, was da steht. One day as these men were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit spoke. He said, eines Tages, als diese Männer den Herrn anbeteten und fasteten, da sagte der Heilige Geist. Isn't that cool? I mean, what a living Christianity, right? The Holy Spirit is speaking right into the church. Der Heilige Geist spricht direkt hinein in die Gemeinde. Dedicate Barnabas and Saul for the special work to which I've called them. Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Question. Frage. Would they have found this special work had they not been worshiping and fasting? Hätten sie dieses besondere Werk gefunden, hätten sie nicht angebetet und wären sie nicht im Fasten gewesen? How long would they have waited and waited and knocked and knocked and asked and sought? Und wie lange hätten sie da gewartet und gewartet und gewartet und gebeten und gesucht und I'm convinced that when we ask, ich bin überzeugt, wenn wir bitten, we seek, und wenn wir suchen, but when we knock, knocking is fasting. Und wenn wir dann klopfen, und genau das Fasten ist dieses Klopfen. I think fasting is the most powerful way to knock. Ich glaube, Fasten ist einfach die mächtigste Art und Weise, wie wir klopfen können. And we can almost say it's could be synonymous. Und wir könnten fast sagen, dass es einfach das Gleiche ist. We are so serious about this door, we're going to kick this thing in, we're going to pay a price. Wir sind da so ernst, wenn es da um diese Tür geht, wir werden sie einfach durchtreten und wir werden dafür auch einen Preis zahlen. Every one of us, God's calling us to some special work. Jeder von einzelnen von uns ist von Gott zu einem speziellen Wert berufen. The saddest thing will be when we get to the other side and somebody missed it. Das Traurigste wäre, wenn wir dann auf die andere Seite kommen und jemand hat es verpasst. They missed it. Verpasst. God had prepared us. Gott hat uns vorbereitet. And yet we missed it. Und doch haben wir es verpasst. Because we were drawn to these appetites that were a distraction. Weil wir einfach nur hingezogen waren, diesen Gelüsten praktisch, die einfach eine Ablenkung waren. We were blinded because we spent more time judging than we did embracing. Wir waren verblendet, weil wir mehr Zeit damit verbrachten, einfach zu richten, als zu umarmen. And our God was our wallet instead of the Lord. Und unser Gott war unser Portemonnaie anstatt der Herr. And we missed it. Und wir haben es verpasst. But Paul didn't miss it. Paulus hat es nicht verpasst. They were worshiping and fasting. Sie beteten den Herrn an und sie waren im Fasten. The apostle. I mean, if you're an apostle, you don't have to fast, right? Nein, wenn du Apostel bist, brauchst du nicht fasten. You've already made it. You're in, you know? Der geht's auch schon gut. Du hast es doch geschafft. You've seen Christ. Du hast Christus gesehen. No, he was fasting. Nein, er hat gefastet. And Jesus said, when the bridegroom is away, that my disciples will be fasting. Und Jesus hat das gesagt, wenn der Bräutigam weg ist, dann werden meine Jünger fasten. Now verse 4. Verse 3. So after more fasting and prayer, und nach noch mehr Fasten und it wasn't Gebet, enough, they had to do more, the men laid their hands on them and sent them on their way. Da legten sie ihnen die Hände auf und sandten sie aus. So Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. So wurden Barnabas und Saulus durch den Heiligen Geist ausgesandt. Is this the kind of church we want? Ist das die Art von Gemeinde, die wir sein wollen? Where the Holy Spirit is speaking so clearly. Wo der Heilige Geist so klar spricht. And the gifts are operating so actively. Und die Gaben einfach so in Aktion sind. And different portions are just, wow, this is incredible. Und die verschiedenen Teile im Leib einfach so unglaublich so that when somebody visits, they say, they realize, they start to wake up, they think, wow. Wenn dann jemand hereinkommt, wachen sie auf, denken, wow. I feel like I'm being awakened. Ich fühle mich so, ich bin yeah. Erweckt. I feel like I'm awake. Ich bin awake, lebendig. An awakening. Bin aufgewacht. People start to realize that God is alive. Und Leute erkennen, dass Gott lebendig ist. Because they see it in see him in somebody else. Weil sie ihn erkennen können in jemand anderem. It's got to start somewhere. Es muss irgendwo beginnen. And along with other churches, it's beginning. Und gemeinsam mit anderen Gemeinden beginnt okay. es. Look at this first map. Schaut euch mal diese Karte an. This is where they went. They went from Antioch, which is in Syria, over to Cyprus and up into present-day Turkey. Das sind da die Missionsreisen, die erste, glaube ich, also nach Syrien, dann weiter nach in die Türkei. They crossed over to the mainland. Dann sind sie rüber auf den Kontinent mehr. John Mark flipped out and he left. Johannes Markus ist da ausgerastet. Er hat das Missionsteam verlassen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because to go directly north into the mainland was to pass through the most dangerous mountain range in all the area. Direkt nach Norden sich zu bewegen würde bedeuten, dass man wirklich in die schwierigsten Gebirgszüge gehen würde, auch die gefährlichsten. It was where all the criminals of the Roman Empire hid. Da haben sich immer die ganzen Kriminellen des Römischen Reiches verborgen. And it was dangerous. Und das war gefährlich. And Paul went right through up to Pisidia in Antioch. Und Paulus direkt nach vorne, praktisch nach Pisidien, nach Antiochia. Preached the gospel so strong. Und er das Evangelium so stark that gepredigt. He got stoned. Dass ihn gesteinigt haben. Not with marijuana. He got stoned. He got stoned with rocks. Nicht stoned mit Marihuana, sondern mit echten Steinen. Look at the next one. Look at this picture. Okay, it's kind of like this. You can see the picture there. Ihr könnt ein bisschen sehen dort. Okay, then they came back. Look what happened. Dann kamen sie wieder. Verse 1 of chapter 14. Vers 1 of Kapitel 14. Paul and Barnabas preached with such power that a great number of both Jews and Greeks became believers. Paulus und Barnabas predigten mit so einer Vollmacht, dass eine große Anzahl von sowohl Juden als auch Griechen zu Gläubigen wurden. Skipping to verse 27. Gehen wir zu Vers 27. Upon arriving in Antioch, they called the church together and reported everything God had done through them. 14:27. Nachdem sie in Antiochia angelangt waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott durch sie awesome. Gewirkt hatte. What an awesome life that God works through us. Was für ein erstaunliches, was für ein wahnsinniges Leben packt, wenn Gott durch uns wirkt. And how he had opened the door of faith to the Austrians. I'm Gentiles, sorry. Und wie er die Tür des Glaubens der Österreicher geöffnet hat. Come on, that can happen here. Das kann hier passieren. God can open a door of faith to all of Austria. Gott kann eine Tür des Glaubens für ganz Österreich öffnen. It can be öffnen. Moving like popcorn. Und das geht wie Popcorn. Barbara Carly could be taking one person after another from our church to interview. Die Barbara Carly könnte eine Person nach der anderen von uns einladen zum Interview. Tell us about this. Erzähl uns was. It's everywhere. What is this? Was ist da los? Es ist what überall. Is this Jesus thing? Diese Sache mit dem Jesus. Was hat's da dran? You know, a dozen of you could be on her show and just sharing Christ. Dutzende könnten dort sein. And suddenly it's moving. It's happening. Plötzlich bewegt sich it's alles. Just das going, geschieht. And it's like everyone's like, wow, and the Holy Spirit is doing it. Und der Heilige Geist macht es. Wow, and the churches are filling up. And und die Gemeinden, the sie churches sich. Are coming alive. And sie werden lebendig. You're saying, hey, you know, we got to get less traditional, less Pharisaical. We got to open up. Auf Tradition schauen, weniger auf die come Pharisäer on, the Holy sein. Spirit's moving. Der Heilige Geist ist in Bewegung. This is cool. Okay, look at verse. Look at Luke chapter 11. Lukas Kapitel 11. Verse 9. Vers 9. Keep on asking. Tut weiter, and you will receive what you ask for. Und ihr werdet empfangen, worum ihr bittet. Keep on seeking. Sucht weiter. And you will find. Und ihr werdet finden. Keep on knocking and the door will be open to und you. Macht weiter mit Klopfen, hört nicht auf. Und verse die Tür 10. Wird euch öffnen. Wird sich euch öffnen. For everyone. Denn jeder. Everyone who asks receives. Jeder, der bittet, wird empfangen. Everyone who seeks finds. Also jeder, der sucht, wird finden. And to everyone who knocks, the door will be opened. Und jeder, der klopft, dem wird die Tür auch geöffnet. Have you ever knocked and it didn't open? Hast du schon mal geklopft und es ist nicht aufgegangen? Have you ever sought and didn't find? Und gesucht und nicht gefunden? How many of us asked for things and we didn't get? Und wie viele Leute von uns haben um Dinge gebeten und haben sie nicht bekommen? Look at the next verse, verse 11. Nächster Vers, schau mal. You fathers, if your children ask for bread, ihr Väter, wenn eure Kinder euch um Brot bitten, do you give them a stone? Gebt ihr ihnen einen Stein? No. Nein. Or if they ask for a fish, do you give them a snake instead? Oder wenn sie um einen Fisch bitten würden, würdet ihr ihnen eine Schlange geben? Papa, ich hab Hunger. Papa, ich hab Hunger. Really? Wirklich? Wirklich? What do you want to eat? Was hättest du gern zu essen? An egg. Ah, ein Ei wäre schön. I'll be right back. Bin gleich wieder da. Here, Franzie. Franzie. Would anybody ever do that? Jemand das je tun? A scorpion. Ein Skorpion. Hold your hands. Here's the egg. Ja, oh, komm, Papa. Das Ei. Da! Ah! Nobody would ever do that. Niemand würde das tun. If they asked for an egg, would you give them a scorpion? Wenn sie um ein Ei beten, würdest du ihnen einen Skorpion geben? Verse 13. Now watch, here it is, look. So if you, sinful people, wenn ihr sündigen Leute, know how to give good gifts to your children, wisst, wie man gute Geschenke den Kindern gibt, how much more will your heavenly Father give anything good to those who ask? Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch geben, wenn ihr nur ihn bittet? Is that what it says? Ist das, was da steht? It doesn't actually say that. No, das steht eigentlich nicht. It says this. Da steht das. He'll give the Holy Spirit. Da steht, er wird euch den Heiligen Geist. And I've always asked geben. Myself in 34 years, it doesn't even make sense why you put the Holy Spirit in there. 34 Jahre habe ich mir immer gefragt, kleiner Moment, warum steht der Heilige Geist? I didn't ask for the Holy Spirit. Um den Heiligen Geist habe ich nicht direkt gebeten. Ask for a girlfriend and ich habe nach einer Freundin gebeten. You're talking Holy Spirit. Und du redest vom Heiligen Geist. Ask for a new car and you're talking Holy Spirit. Also ich habe ein neues Auto gebeten. Du sprichst zum Heiligen Geist. Well, you'll see why. Okay. Wir werden sehen gleich warum. Okay, look at John chapter 14. Johannes Kapitel 14. Verse 14 through 16. Verse 14 bis 16. Yes, ask me anything. Bittet mir um was auch immer. Ask me for anything bietet in my name. Um was auch immer. And in I will meinem do Namen. It's pretty, ich werde es tun. It's pretty powerful. Also ziemlich mächtig. But watch, if you love me, obey my commandments. Wenn ihr mich liebt, dann gehorcht meinen Geboten. And I will ask the Father, and he will give you the Holy Spirit, who leads into all truth. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch den Heiligen Geist geben, der euch in alle Wahrheit hineinführen wird. Again, we're talking about asking him anything, and he's talking about the Holy Spirit. Und noch einmal, wir sprechen da um irgendetwas, was wir da uns wünschen oder begehren. Aber er spricht vom Heiligen Geist. But let's skip like 40 years later. Aber 30 years later. No, 60 years later, actually. Gehen wir mal so 30, vielleicht 60 Jahre weiter. 1 John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3. The old man John writing. Da ist der alte oder alt gewordene Apostel Johannes. We will receive from him whatever we ask because we obey him and do the things that please him. Wir werden empfangen, was auch immer wir ihn bitten, weil wir ihm gehorchen und Dinge tun, die ihm wohlgefällig sind. And we know he lives in us because the spirit he gave us lives in us. Und wir wissen, dass er in uns lebt wegen dem Geist, den er uns geschenkt hat, auf dass er in uns lebe. In Romans chapter 8 verse 26. In Römer Kapitel 8 Vers 26. It says we don't know how to pray as we should. Wir wissen gar nicht, wie wir beten sollen. So the Holy Spirit prays for us. So betet der Heilige Geist durch uns. With words that we can't put into human words. Mit Worten, die wir in menschliche Worte gar nicht fassen können. In Matthew chapter 20 verse 22. Matthäus Kapitel 20 Vers 22. James and John said Jakobus und Johannes sagen, we want to sit at your right and your left hand. Also, wir würden gerne zu deiner rechten und deiner linken sitzen. In your glory. In deiner Herrlichkeit. In your kingdom. In deinem Reich. And the Lord said, und der Herr sagt nur, you don't know what you're asking. Ihr wisst gar nicht, worum er da betet. I can't answer that. Ich kann das nicht there's beantworten. Certain prayers that God won't answer. Es gibt Gebete, die Gott nicht beantworten wird. He's not going to answer something that's harmful to you or it's not his will. Ein Gebet nicht erfüllen, was vielleicht schädlich für dich ist. So the key to this whole thing, also der Schlüssel für das Ganze, is the Holy Spirit. Der Heilige Geist. He speaks to the Father for us. Er spricht zu dem Vater für uns. Go back to John chapter 14. Gehen wir zurück zu Johannes Kapitel 14. Yes, ask me anything in my name. Bittet mich um was auch immer in meinem Namen. Okay, here I am. Okay, hier bin ich. Father? Vater? You know that cute girl who comes to church on Sunday night? Oh, dieses süße Mädchen da, was am Sonntagabend kommt. I'm kind of liking her. Also, die mag ich schon. What do you think? Was denkst du? Anything in your name? Irgendetwas in deinem Namen zu bitten? I talked to this missionary one time, this is about 20 years ago. Also, ich habe vor 20 Jahren mit einem Missionar gesprochen. And he took me for a ride. Er hat mich also mitgenommen, wir sind zusammen gefahren. And he says, I want to talk to you. Er sagt zu mir, du, ich möchte mit dir reden. So I said, okay. So ja, gut, okay. He's driving the van and he throws over his passport to me. Und fährt das so mit seinem Wagen und dann gibt eben den Pass rüber. And I said, what do you want me to do with your passport? Was soll ich denn mit deinem Pass machen? He says, open it up. Mach's mal auf. I said, okay. Okay. He says, just take a look at all the stamps in there. Schau dir mal die ganzen Stempel da an. I said, yeah, there's a lot of stamps in here. Wow, Menge Stempel dran. Yeah. Ja. I've been to a lot of countries, man. Oh, ich war schon in vielen Ländern hier. Schau mal. Communist countries and stuff. Kommunistische Länder hier. I said, oh, that looks pretty impressive. Na, sehr beeindruckend. And he said, you know what, I'm kind of interested in one of your girls. Also, weißt du, eigentlich, was ich sagen wollte, ich interessiere mich dafür, eins deiner Frauen. And then he named her, you know. Da, die Mädels da in der Gemeinde. And I said, does she know that you like her? Und ich frage nur zurück, weißt du, dass du sie magst? What does it matter? Was für eine Rolle spielt das denn? I said, what if she doesn't like you? Und was ist, wenn sie dich vielleicht nicht mag? He says, hey, God will give me the desire of my heart. Gott wird mir mein Herzensverlangen geben. I said, what about her heart? Was ist mit ihrem Herzen? He said, God promised me. Gott hat he mir gave me the desire of my heart. You know what? Mein Herzensverlangen. God did not answer that prayer. Gott hat das Gebet nicht beantwortet. Answer that prayer. Er hat dieses Gebet nicht beantwortet. Lord? Herr? There's this girl, you know, I kind of like. Dieses Mädchen, was ich da mag. And the Lord says, uh-huh. Uh-huh, so. Okay, I'll talk to the Father. Ich werde eben mal zum Vater reden. Father? Vater? Can we give him the Holy Spirit? Können wir ihm vielleicht den Heiligen Geist geben? Sure. Ja. You may have the Holy Spirit. Du kannst den Heiligen Geist haben. What? Wen oder was? You may have the Holy Spirit. Du darfst den Heiligen Geist haben. I didn't ask for the Holy Spirit. Darum habe ich nicht gebetet. You may have the Holy Spirit. Du kannst den Heiligen Geist ask haben. For the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist gebeten. And I will give you the Holy Spirit. Bittet um den Heiligen Geist und ich werde ihn dir geben. But what about the girl? Das Mädchen, hier, hallo. Ask for the Holy Spirit. Bitte um den Heiligen and Geist. I will give you the Holy Spirit. Und ich werde dir den Heiligen Geist geben. I always geben. Wonder, what is he talking about? Worüber redet er da? Care about the Holy Spirit. Was ist denn mit Heiligen Geist los? I want the car, I want the job, I want the girl. Das Auto, den Job, das Mädchen, Mensch. Yeah, but the Holy Spirit will lead you into all truth. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit führen. He will teach us what to ask for. Er wird uns lehren, worum wir bitten. He will teach us what to seek. Was, wonach wir suchen sollen. And when sollen. We fast and pray, the Holy Spirit will speak. Und wenn wir fasten und beten. And say, separate Saul and Barnabas. Der Heilige Geist einfach sprechen und sagen, setz mir Barnabas und Saulus beiseite. What about me? Was mit mir? No. Saul and Barnabas. What? Saulus und Barnabas. Saul and Barnabas. But I want to go. Ich möchte gehen. No. You don't want to go. Klar, he's going to be stoned. No, you don't want to go. Er wird gesteinigt werden. Du wirst dann lieber nicht gehen wollen. You don't want to be somewhere where God doesn't want you to be. Du wirst nicht irgendwo sein wollen, wo Gott das gar nicht möchte. You get the picture? Erkennt ihr das Bild? I'll just close with this. Ich werde abschließen mit folgendem. I came Friday night to the worship. Am Freitagabend war ich hier in der Anbetung. I don't know, there's probably some 10 demons hanging on me somehow. Vielleicht hängen da irgendwie so 10 Dämonen auf mir rum. Since I've been fasting, they've been like clinging on me. Seitdem ich da faste, da hängen sie auf mir. Just like, what the? off of me, you Spectre. And I was in the service and I usually just explode, you know. Und ich war im Gottesdienst und gewöhnlicherweise explodiere ich da. I just love to hear my voice over everybody's, you know. Weil ich einfach so gerne höre, praktisch, wie meine Stimme über alle drüber geht. Just thrills me, you know. Just, das ist einfach ein Kick, ja. Just love it. I just love to worship. I just want to sing. But there was like something on me. It was like, I could sense it. I was like singing like everyone else, just 100%. I was just just normal 100% singing, you know, as loud as I could. But it wasn't like supernatural, you know. And, it was like no. Da war nicht so, and so yeah. I just was praying. I said, Lord, I just plug me in or something. I just Herr, bitte steck mich da vielleicht einfach also an. I'm here, but I'm just here. You know, I'm just natural. I'm just. Ich bin hier. Irgendwie bin ich so I'm nur just, natürlich hier. I'm only 100%. Nur 100%. And then after about 50 minutes. Dann aber nach so 15 Minuten. I was sitting and just resting and oh, ich saß praying so and. Asking God and Holy Spirit, open me. Is there, you know, something I should confess or what is it? Gibt's da irgendwie das vielleicht muss ich irgendwas bekennen? And just resting and sitting and standing. And then that song came in, Reign Forever. Und dann kam das Herrsche für immer. And then the floodgates just went. Und plötzlich gingen da die Schleusen auf. And man, I tell you, I just was like, whoa. And wow. And I. When it ended, I was so shocked that it ended. Und am Ende war ich so schockiert, dass es dann zu Ende war. Eric said, "Come up and pray," and I was like, "For what?" Komm rauf und bete, it's over. Eric. Wofür? Let's go the whole vorbei. Night. Vorbei. Wir können den ganzen Abend zu machen. Like we just got to get the Holy. We have to be dependent on the Holy Spirit. Wir müssen einfach abhängig sein vom Heiligen in all Geist. All that we do when we ask. In allem was wir tun, wenn wir bitten. Holy Spirit, what should I ask for? Heiliger Geist, worum soll ich bitten? Is something else beside that girl right now? Gibt es denn noch etwas anders als diese Frau vielleicht? Let me end with this. Look at this. Mit dem abschließen. It was the Holy Spirit's special will. Es war der besondere Wille des Heiligen Geistes. That I marry Mary. Dass ich die Mary geheiratet habe. Now I knew a lot of other girls. Ich habe viele andere Frauen auch gekannt. And I don't know, probably 30. Vielleicht 30. My age, you know, back then. There was a lot of other girls. Also, da gab es viele, also, I prayed Mädchen. It was always, Lord, I want to marry the right one. Herr, ich möchte die richtige heiraten. There's a lot of pretty girls. There's a lot of nice girls. So I want to marry the right one. Alles, ja. And the Holy Spirit und der Heilige Geist spoke. Hat gesprochen. And I've been so thankful ever since. Und ich bin dafür so dankbar. That Mary is my wife. Whenever she comes up, I am like so proud of her. Dass Mary meine Frau ist. Und immer wenn sie kommt, bin ich so thinking, stolz wow, auf sie. The Holy Spirit decided. Der Heilige Geist, hat entschieden. So ask in the Holy Spirit. Also bittet im Heiligen Geist. And seek in the Holy Spirit. Sucht im Heiligen Geist. And when we fast and pray. Und wenn wir fasten und beten. Pray this prayer. Betet dieses Gebet. Holy Spirit, take this fast. Heiliger Geist, nimm dieses Speak Fasten to me in this fast. Und sprich zu mir in dem Fasten. Guide me in this fast. Leite mich in diesem Fasten. Amen. Amen. And we will see things happen we could never imagine. Und wir werden sehen, wie Dinge passieren, was wir uns nie vorstellen können. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Ask and it shall be given. Bittet und ihr werdet empfangen. Seek and ye shall find. Suchet und ihr werdet finden. Knock and the door will be open. Klopft und die Tür wird geöffnet werden. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. If you die, where will you go? Wenn du sterben würdest, wo würdest du hingehen? Have you ever experienced the love of God in your heart? Hast du jemals die Liebe Gottes in deinem Herzen verspürt? He loves you. Er liebt dich so sehr. He knows your name. Er kennt deinen Namen. And he knows which seat you're sitting in tonight. Und er weiß genau, wo du sitzt, auf welchem Platz. He sees you in the back. Er sieht dich dort hinten. By yourself. Da alleine sitzt. No one to your left, no one to your right. Niemand zu deiner rechten oder linken. But he sees you. Aber er sieht he dich. He feels your pain. Er kennt deinen Schmerz. He sees your heart. Er kennt dein Herzen. He knows when you walked in. Er hat genau gewusst, als du hineingekommen bist. He knows the crisis that you're in. Er kennt deine Krise, in der du and bist. He wants to embrace you. Und er möchte dich umarmen. He wants to love you. Er möchte dich lieben. He wants to come into your life. Er möchte hineinkommen in dein Leben. He wants you to say, Lord Jesus, come into my life. Möchte, dass du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben. It's the most important decision you could ever possibly make. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du je tun könntest. Let me pray for you and then pray with me. Lass mich für dich beten und dann bete mit mir. Father, you know every single person in this room. Vater, du kennst jede einzelne Person hier im Raum. Holy Spirit, you're moving in our midst. Heiliger Geist, du bewegst dich in unserer Mitte. Speaking to our hearts. Und du sprichst zu unseren Herzen. Pray with me. Bete mit mir. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And cleanse me. Und reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Father. Vater. But you have to say these words, Father. Sprich es aus für dich leise. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Fill me with the Holy Spirit. Füll mich mit dem Heiligen Geist. If you've said that prayer tonight for the first time, wenn du dieses Gebet heute Abend zum ersten Mal gebetet hast, then tell somebody that you know that's a Christian. Dann sag es einfach jemanden, jemand von dem du weißt, dass diese Person ein Christ ist. Tell them that you asked Jesus to come into your life tonight. Sag der Person einfach, dass du heute Jesus in dein Herz gebeten hast, heute Abend. Because salvation is believing in the heart and confessing with your mouth that Jesus is Lord. Weil Errettung ist einfach im Herzen einfach Jesus bekennen und mit deinem Mund sagen, dass er der Herr ist. And for the Christians tonight, und für die Christen, the Holy Spirit will put desires in your heart. Der Heilige Geist wird einfach euch Dinge auf euer Herz legen, Wünsche. Herzensverlangen. And if you delight yourself in him, he will give you the desires of your heart. Und wenn ihr euch an ihm erfreut, wird er euch diese Herzenswünsche erfüllen. Because he placed them there in the first place. Denn er war ja derjenige, der sie zuallererst dorthin platziert hat. And he wants to give you the best. Und er möchte dir das Beste geben. Not second best. Nicht das Zweitbeste. He wants to give you the very best. Er möchte dir das Allerbeste geben. Because he's a good God. Weil er ein guter, ein gütiger Gott ist. And he loves you. Und er dich liebt. Trust him. Vertraue ihm. Wait for him. Warte auf ihn. Don't take it into your own hands to fulfill your needs. Nimm es nicht in deine eigene Hand, deine Wünsche selbst zu erfüllen. That's what sin is. Das ist genau, was Sünde ist. I have a legitimate need. Ich habe ein berechtigtes Bedürfnis. But I take it into my hands. Aber ich nehme es in meine Hand. To fill it. Es zu erfüllen. And God says, und Gott sagt, no good thing will I withhold to those who walk uprightly. Kein Gutes wird er denen vorenthalten, die aufrecht vor ihm wandeln. So rest. Also komm einfach darin zur Ruhe. And trust. Und vertraue.